Es geht aus einem Briefwechsel zwischen dem Atomkraftwerksproduzenten AEG und dem damaligen Betreiber der ASSE, der Gesellschaft für Strahlenforschung, hervor. Schon Ende 1969 hat die AEG die Bestätigung erbeten, die ASSE als Endlager nutzen zu können. In dem AEG-Schreiben Fachbereich Kernreaktoren vom 12. November 1969 heißt es wörtlich, man erbitte die feste Zusage, dass zumindest die im Kernkraftwerk anfallenden schwach aktiven Abfälle von der Endlagerstelle abgenommen werden. Die Gesellschaft für Strahlenforschung stellte daraufhin Lagerkapazitäten bis ins Jahr 2000 in Aussicht. Und das, obwohl die Schachtanlage ASSE damals offiziell als Forschungsbergwerk deklariert war. Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz. Dieses Bergwerk ist nie eine reine Forschungseinrichtung gewesen. Bis heute ist es uns nicht gelungen, nachzuvollziehen, unter welchem Forschungsdesign zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren dort gearbeitet worden ist. Man kann sagen, von Anfang an war das Ziel klar, man wollte die Abfälle dort dauerhaft auch entsorgen. Auch für Bundesumweltminister Sigmar Gabriel sind die Erkenntnisse aus dem Schriftwechsel zwischen der Atomindustrie und den damaligen Betreibern der ASSE keine Überraschung. Da habe eine dreiste Bande agiert, so Gabriel wörtlich. Wir haben das ja immer vermutet, haben nur diese Vermutung auch öffentlich gesagt, aber dass wir jetzt auch noch ein Dokument finden, wo die sich schriftlich darüber austauschen, dass sie damals bereits von Endlager gesprochen haben und damals klar war, es ging um Kostensparen, das hat die deutsche Atomwirtschaft bis heute verschwiegen. Sie haben uns im Grunde nach Strich und Faden belogen in dieser Auseinandersetzung. Und jetzt haben wir den schriftlichen Beweis dafür. Der Briefwechsel steht in Gegensatz zu Äußerungen der Atomwirtschaft, die ASSE sei eine rein staatliche Angelegenheit. Offiziell wurden die im Salzbergwerk abgekippten 126.000 Fässer mit Atommüll aus dem Kernforschungszentrum Karlsruhe angeliefert. Doch dort wurde eine Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennelemente betrieben. Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz kommen rund 70% des ASSE-Inventars aus deutschen Atomkraftwerken. Dennoch hat Mike Ressel von der Lobbyorganisation Deutsches Atomforum noch vor kurzem gegenüber dem Deutschlandfunk jede Verantwortung für das Atommülllager zurückgewiesen. Die Situation in der ASSE ist ein Problem, was auch gelöst werden muss. Aber die deutschen Kernkraftwerksbetreiber haben diese Probleme nicht verursacht. Sie haben die Abfälle damals an die Wiederaufbereitungsanlage nach Karlsruhe geliefert und damit sind die Abfälle in die öffentliche Hand übergegangen. Und die Energieversorger haben das da unten nicht verursacht. Die Akten, in denen der Briefwechsel gefunden wurde, habe das Bundesamt für Strahlenschutz, das seit Jahresbeginn als Betreiber für die ASSE zuständig ist, nur auf massiven Druck und nach langer Verzögerung von der Nachfolgegesellschaft der damaligen Betreiber erhalten, so Gabriel. Aus den Briefen gehe hervor, dass die deutsche Atomindustrie ihren Müll immer billig entsorgen und sich die Kosten für ein Zwischenlager sparen wollte. Die Gesellschaft für Strahlenforschung habe die Endlagerung dabei subventioniert, sagt der Bundesumweltminister. Am Anfang ist wenigstens noch von 100 D-Mark pro Tonne die Rede gewesen. Tatsächlich haben sie dann gar kein Geld gewollt. Zwischen 1967 und ich glaube 1975 musste die deutsche Atomwirtschaft nichts bezahlen dafür, dass sie ihren Atommüll in die ASSE gekippt hat. Und danach haben sie dann für einige wenige Jahre insgesamt 900.000 D-Mark bezahlt. Kosten tut uns die Sanierung der ASSE inzwischen weit mehr als 2 Milliarden Euro. Das gefundene Schriftstück ist Wasser auf die Mühlen des Ministers, wenn es um seine Forderung nach einer Brennstoffsteuer oder Abgabe für die Atomindustrie geht, die er nach der Bundestagswahl durchsetzen will. Von den AKW-Betreibern verlangt Sigmar Gabriel jetzt eine öffentliche Entschuldigung. Nächste Woche tagt die deutsche Atomwirtschaft zusammen mit der Energiewirtschaft in Berlin. Die deutsche Bundeskanzlerin wird dort am Mittwoch auch sprechen. Es wäre angemessen, wenn die deutsche Atomwirtschaft sich dorthin stellt und sagt, Leute, wir haben das damals falsch gemacht, wir wussten vielleicht nicht mehr, heute wissen wir mehr und wir sind bereit, die Kosten zur Sanierung der ASSE zu bezahlen und nicht das Ganze durch die Steuerzahler bezahlt wird.